Telefonkabine, hier telefonieren Sie billiger, Karl-Marx-Straße, Ecke Richardstraße an Radio Apuré. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine Disco-Beleuchtung, die hier ziemlich wild auf- und abflackert. Ansonsten ist dieses Gerät ziemlich schlicht und außer ein paar zertretenen Kaugummis keine besonderen Vorkommnisse. Ciao.